Die koreanische Zentrale Nachrichtenagentur veröffentlichte einen Kommentar mit dem Titel „Eine Einmischung in die inneren Angelegenheiten, die die Souveränität der TVJK schwer verletzt“. Im Kommentar hieß es: „Die USA und Japan behaupten, dass die Menschenrechte der Arbeiter Nordkoreas, die im Ausland arbeiten, nicht gewährleistet werden und versuchen niederträchtig, das Ansehen der TVJK zu schmälern. In letzter Zeit redete der Sprecher für Ostasien und Pazifik des US-Außenministeriums, der Gewinn, der durch die nordkoreanischen Arbeiter im Ausland erzielt werde, fließe in ihre Regierung und werde für widerrechtliches Atom- und Raketenprogramm verwendet. Weiter meinte er, dass diese Sache in den späteren Sanktionen gegen Nordkorea widerspiegelt werde. Japan versuchte, in die Resolution des UNO-Sicherheitsrates, die im Januar dieses Jahres verabschiedet wurde, den Punkt über das Verbot der Anstellung der nordkoreanischen Arbeiter im Ausland einzubeziehen, was ihm jedoch misslang. Nach der Annahme einer weiteren Resolution des UNO-Sicherheitsrates für die Sanktionen gegen die TVJK im März nahmen die japanischen Beamten individuellen Kontakt mit den Ländern auf, die die Arbeiter der TVJK aufnehmen, und bemühten sich hartnäckig darum, es zu stoppen. In den wirtschaftlichen Beziehungen zwischen den Ländern gilt heute der gegenseitige Austausch von Geld, Technik und Arbeitskräften als eine allgemeine Realität, was niemand problematisieren darf. Doch die USA und Japan bezeichnen solchen regelmäßigen wirtschaftlichen Austausch als Verletzung der Menschenrechte und sprechen auf den internationalen Arenen, dass die betreffenden Länder die koreanischen Arbeiter nicht aufnehmen sollen. Das ist ja eine grobe Einmischung in die inneren Angelegenheiten anderer Länder und schwere Verletzung ihrer Souveränität. Damit verfolgen die USA und Japan ihr ungerechtes Ziel.